Anlässlich des 105. Geburtstages von Genossen Kim Il-sung und des ersten Jahrestages der Wahl von Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas wurden in Russland die Bücher »Die Sonne der Liebe zum Volk« und »Erinnerung an die großen Menschen« und die Gedichtsammlungen »Azalee Blume der Liebe« und »Wir besingen Korea« herausgegeben. Die Veranstaltung für ihre Herausgabe gab es am 5. Mai in der Weltzivilisationsuniversität. Daran nahmen teil die Persönlichkeiten der Liberaldemokratischen Partei Russlands, der Russischen Gesellschaft für Freundschaft und kulturelle Zusammenarbeit mit der DVJK, des Russischen Schriftstellerverbandes und der Weltzivilisationsuniversität und die Massen, der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der DVJK in Russland und die Botschaftsangehörigen.